Ausblick. Kein Lied. Wenn uns die Welt verrammeln, Tod, Qual und Hässlichkeit, mag Sehnsucht Lieder stammeln, Vorboten besserer Zeit. Doch rühren sich die Hände zu Ordnung, Sinn und Tat, dann nimmt die Not ein Ende, die Welterlösung naht. In solchen Kampfestagen kein müßig Lied gedeiht, erst wenn der Feind erschlagen, sei wieder Singenszeit. Zwei Männer stehen einander gegenüber. Der eine ist hochrot vor Zorn, flammenden Auges misst er den verhassten Gegner, fluchend schwingt er die Fäuste in die Luft, und wenn er unter den Einwirkungen des scheinbar regungslosen Widersachers, die er nicht zu sehen, wohl aber zu verspüren vermag, zu schwer leidet, dann schlägt er ihm wohl hin und wieder die geballte Faust ins Angesicht, worauf der Getroffene ein großes Zetergeschrei erhebt, indes aber unverdrossen seine rätselhafte, seinem Gegenüber unsichtbare Tätigkeit fortsetzt. Die aber besteht darin, dass er immer wieder und wieder seinem tobenden Feinde mit schnellen, verschleiernden Bewegungen unter der Leibesmitte Röhrchen ins Fleisch einbohrt, aus denen alsbald dünne Strahlen Blutes hervorspritzen oder auch nur langsam zu tropfen beginnen. Begleitet aber wird diese schnelle und geschickte Tätigkeit von einem lauten Zeter- und Wehgeschrei ob der Gewalt und Rohheit seines Widersachers. Und hin und wieder nähert er in jammerndem Gestikulieren eine rasche Hand dem Angesichte des Feindes, worauf ein seltsamer, betäubender Nebel dessen Stirne zu umziehen beginnt. Und siehe da, langsam wird des tobenden Riesenstimme schwach und schwächer. Allmählich umflort sich der immer matter funkelnde Zornesblick in seinem hellen Auge, blass und blässer wird die Wange, mehr und mehr erlahmt die drohende Gebärde, bis er am Ende, aus tausend ihm unsichtbaren Wunden blutend, vor dem rachedurstig glutenden finsteren Blicken des triumphierenden Feindes leblos und entseelt zu Boden sinkt. Ein zweites Bild. Der deutsche Michel steht hoch aufgerichtet da, den Blick ins Weite verloren, und schreit und wettert zornglühend über den Erzfeind, den Juden, der ihn zu vernichten drohe. In allgemeingültigen und wohlgedrechselten Sätzen ruft er seine Überzeugung in alle Welt hinaus, dass es keine Genesung geben könne vor der Ausscheidung des Judentums aus seinem Leben. Dabei schwingt er bald drohend die riesigen Fäuste, bald hebt er ingrimmig den Fuß, andeutend, wie der Gegner mit einem Niederschmettern der Ferse zermalmt und vernichtet werden müsse. An seinem Leibe aber merkt der Fernstehende ein seltsames, rätselhaftes Flimmern und Wimmeln, als wäre seine ganze Bekleidung und Leibesoberfläche lebendig. Und siehe da, bei näherem Zusehen zeigt es sich, dass die ganze scheinbar einheitliche Oberfläche bedeckt ist mit unendlichem Leben. Wer aber ganz nahe heranträte, der könnte viele tausende kleine Gestalten unterscheiden, die im emsigsten Betriebe unermüdlich daran arbeiten, die Gewandung des Riesen in ihre Bestandteile zu zerlegen. In gleichmütiger Anpassung und Gewohnheit nützen sie jede Bewegung des Tobenden aus, um mit Hilfe seines Armschwunges und seiner Körperdrehung sich dahin heben oder gleiten zu lassen, wo es neue stoffzersetzende Arbeit gibt. Und während er den Fuß erhebt zu dreuender Geste, sind andere hunderte der kleinen Gesellen in aller Gemütsruhe dabei, ihm die Schuhriemen zu lockern und zu lösen und die Nähte so aus dem Schuhleder wie auf den Gewandungsstoffen sorgsam und bedächtig aufzutrennen, was alles sein ins Weite verlorener, zorniger Blick ganz und gar nicht bemerkt. Die Arbeit schreitet rüstig vorwärts, und schon blickt hin und wieder die nackte Haut zwischen den größer und größer werdenden Öffnungen und Rissen hervor, schon hängen große Lappen von seinem zornbewegten Körper herab und werden von den rastlosen kleinen Gestalten gänzlich abgetrennt, zusammengerollt und aufs Hastigste beiseite geschafft. Nackt und nackter kommt der schutz- und hüllenlose Körper des, wie es scheint, nur immer nichts Bemerkenden, der gegen einen unsichtbaren Feind unverdrossen weiter wettert, hervor, und da er zu guter Letzt, erschöpft von Fluchen und Toben, innehält, mit müde hängenden Armen, da benutzen die tausende von kribbelnden Gestalten seine schlaff hängenden Gliedmaßen, an ihnen entlang die letzten Überreste der Bekleidung zur Tiefe zu befördern, so dass der nun völlig erschöpfte und entkleidete, frierend und zitternd mit ermatteten Gliedern dasteht, an denen er verdutzt herabsieht, erstaunt und verstört über die plötzliche, ihm völlig unverständliche, mit quälendem Entsetzen wahrgenommene Blöße. In diesen beiden Bildern mag der seltsam ungleiche Kampf versinnbildlicht werden, wie ihn Arischer wieder den jüdischen Geist nun schon seit etlichen Tausenden von Jahren immer und immer wieder zu führen verdammt scheint. Sie lehren wohl beide aufs Deutlichste, dass es genug des Fluchens und Schimpfens ist, wie es den Gegner ja immer nur zu neuer Emsigkeit des Vernichtens anspornt, und dass es nun endlich nötig ist, dem unverstandenen Blutabzapfen, dem nie gehinderten Entkleidungsverfahren ein allzu spätes Ende zu bereiten. Das aber, dies ganze Buch hat keine andere Aufgabe, als es zu erweisen, kann nur wirklich geschehen, wenn eine Weltordnung des fassenden Geistes den Praktiken, Methoden und bislang unverstandenen und unverständlichen Kniffen der Ausbeutung und Beraubung Einhalt gebietet. Mit halben Maßnahmen wäre hier nichts getan. Und nur wenn der Deutsche, der, wie bereits erwähnt, der letzte im Kerne noch unverdorbene und unentwurzelte Mensch fassenden Geistes eines machtvolleren Staatengebildes ist, durch eine von Grund auf neue Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der jüdischen Weltherrschaft eine entscheidende eherne Wehr entgegentürmt, nur dann wäre es zu erhoffen, dass auch die übrigen, bereits völlig vom jüdischen Geiste überwältigten und entwurzelten Völker fassender Struktur, durch das weithin sichtbare Werk der Befreiung aufgerüttelt und auferweckt, sich dem Befreiungsverfahren anzuschließen versuchten.